Auch in der folgenden, der 482. Sendung von Es geschah in Berlin, geht es um Drogen und die Folgen. Nicht zuletzt hatte die Serie auch einen pädagogischen Anspruch. Rauschmittelmissbrauch wurde erstmals am 10. Mai 1971 gesendet. Rauschgift. Tja, das war mal vor langer Zeit ein Thema voll prickelnder Sensation. Ein Stück Abenteuer steckte dahinter. Geheimnisvolle Bilder aus einer fernen Welt reizten die Fantasie. Spelunkendunst, schwankelnde Öllampen, gewundene schmale Stiegen. Ja, von alledem ist wenig Geheimnisvolles geblieben. Umso mehr aber von dem Grauen, das damit verbunden ist. Der Rauschmittelmissbrauch, den es ehedem bei uns praktisch überhaupt nicht gegeben hat, er ist für sehr viele zu einer Selbstverständlichkeit geworden und für uns von der Kriminalpolizei zu einem beängstigenden Problem. Tja, wenn man allein mal daran denkt, dass die von uns und unseren Kollegen im Bundesgebiet beschlagnahmte Menge an Haschisch und Marihuana sich innerhalb von nur 5 Jahren um das 400-fache vermehrt hat. Ja, dabei handelt es sich ja nur um die von uns festgestellte Menge, nicht wahr? Darin nicht einbezogen ist alles das, was verbraucht worden ist. Tja, und vor allen Dingen, bei diesen Zahlen handelt es sich nur um das von manchen so leichtfertig als harmlos erklärte Hasch und Marihuana. Und wie wenig harmlos diese Stoffe sind, das zeigt allein der Anstieg im Missbrauch der gefährlichsten Drogen, wie Morphin, Heroin und nicht zuletzt LSD. Tja, man könnte stundenlang darüber sprechen. Aber manchmal fragt man sich, wer ist denn überhaupt bereit zuzuhören? Da gibt es Väter und Mütter, die gar nicht wissen, was in ihrer nächsten Umgebung vor sich geht. Mit ihren halbwüchsigen Kindern, mit 17, 18, 19-jährigen Söhnen, mit Töchtern, die doch so gut erzogen worden sind. Jedenfalls mit der vermeintlich so förderlichen Strenge, aber auch mit dem großen Verständnis, das man jungen Menschen entgegenzubringen hat. Margot! Margot, du hörst wohl überhaupt nichts mehr. Was ist denn, Mami? Ja, was ist denn? Muss ich dir das wirklich sagen? Ich weiß schon. Ich bin euch wieder mal zu laut. Naja, leise bist du doch wirklich nicht gerade. Papa kann nicht arbeiten. Naja, aber nicht, weil meine Musik zu laut ist, sondern weil er sie nicht leiden kann. Ach, was für ein Unsinn. Das hätte ich dir gleich sagen können, dass du irgend so eine dumme Antwort bekommst. Ich weiß nicht, das Mädel ist jetzt so widerspenstig. Sie ist überhaupt völlig anders. Findest du nicht auch? So sind sie wohl alle mit 17. Und ihre Musik wollen sie eben recht laut haben. Wieso? Warst du auch so mit 17? Ach, das hätte ich mir erlauben sollen. Aber zu meiner Zeit gab es ja auch noch nicht solche Plattenspieler. Ich spreche ja nicht von der Musik. Margot ist doch sonst ganz anders. Aber jetzt ist sie so zerfahren, nervös, überreizt, nicht wahr? Ständig so unruhig. Naja, das stimmt schon. Aber, naja, wahrscheinlich strengt sie die Schule zu sehr. Ach, Schule, das war doch sonst nie. Warum soll sie mit einem mal Schwierigkeiten mit der Schule haben? Du solltest mal mit Dr. Schröder sprechen. Der weiß vielleicht noch am ehesten, was mit Margot sein könnte. Ja, das macht man lieber selber. Du kannst ihm genauso gut schildern, was mit dem Mädel los ist. Schwer zu sagen, wo die Gründe für das veränderte Verhalten ihrer Tochter zu suchen sind, gnädige Frau. Ja. Ich müsste sie mir mal selber anschauen. Was hat sie denn für einen Freundeskreis? Ja, wenn ich das so genau wüsste, Herr Doktor. Wir erziehen unsere Tochter nämlich sehr freizügig. Ich bin selber bei meinen eigenen Kindern sehr für großzügige Erziehung. Aha. Aber mit wem mein Herr Sohn und mein Fräulein Tochter umgehen, das möchte ich doch gern wissen. Naja, dass unser Mädel sich nicht in schlechter Gesellschaft bewegt, das ist doch selbstverständlich. Ja, was ist schlechte Gesellschaft heutzutage, liebe Frau? Selbst wenn Sie meinen, dass Ihre Tochter nur mit jungen Leuten aus sogenannten ehrbaren Häusern verkehrt, muss sie nicht den richtigen Umgang haben. Ja. Nach dem, was Sie mir geschildert haben, könnte die junge Dame vielleicht unglücklich verliebt sein. Ach, unsere Margot. Sie könnte aber ebenso gut Bekanntschaft mit Haschisch oder sonst irgendwelchen Rauschmitteln gemacht haben. Herr Doktor, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Doch, aber wie gesagt, ich überlege nur. Es muss ja nicht sein. Nur die veränderte Verhaltensweise ihrer Tochter schließt solche Möglichkeiten durchaus ein. Da spinnt unser lieber Doktor wohl ein bisschen. Unsere Margot und rauschgiftsüchtig. Ja, rauschgiftsüchtig, so weit ist er ja nicht gegangen. Schön, so weit nicht. Aber du wirst doch wohl zugeben, dass wir etwas davon hätten merken müssen. Ja, ja. Wann sollte sie denn? Das ist die Meinung vieler Eltern. Ja. Dass ihr Sohn oder ihre Tochter Rauschmittel nehmen könnten, halten sie einfach für absurd. Vor allem, wann sollten sie denn? Ja. Sicher, wenn man dabei ist, wenn einer sich im Rausch befindet, dann kann es keinen Zweifel mehr geben. Aber man schluckt, trinkt oder schießt sich ein Rauschmittel ja nur, wenn man unter sich ist. Das heißt, in gleichgesinnter Gesellschaft. Ich gehe nicht nach Hause heute. Bist du verrückt, Margot? Vielleicht. Aber soll ich mir die Ausbrüche meines Vaters mit anhören, wenn er zum dritten Mal eine 5 unter der Mathearbeit zieht? Er muss sie ja nicht sehen. Natürlich muss er. Du hast doch gehört, ich soll sie unterschreiben lassen. Ach, du kannst es ja vergessen. Ja, morgen vielleicht. Und übermorgen. Und dann? Mir muss was einfallen. Weißt du nicht jemand, der mir einen Trip besorgt? Nö. Und du hattest doch selber jemand. Den hat die Polizei hochgenommen. Ach so. Und du weißt nicht, wo der das LSD hatte? Ja doch, aber ich kenne die doch bloß aus dem Unlimited. Und da lassen die sich im Augenblick natürlich nicht sehen. Komm mit zu mir, ich verschaff uns was. Ich hab's auch nötig. Guten Tag, mein Fräulein. Na, zu wem wollen Sie denn? Was geht denn Sie das an? Oh, es interessiert uns. Kriminalpolizei. Ach du liebe Güte. Na? Wollen Sie es uns jetzt sagen? Ich wollte hier nur einen Bekannten besuchen. Und zwar Herrn Wolfgang Kramer, nicht wahr? Allerdings. Ich wusste nicht, dass das verboten ist. Nö, verboten nicht, aber ziemlich aussichtslos. Wollten Sie den Wolfgang Kramer wirklich nur besuchen oder was wollten Sie von ihm? Ja, natürlich hat das Mädchen nicht zugeben wollen, dass sie Stoff von dem Kramer wollte. Auch nicht, als wir ihr klargemacht haben, dass der Wolfgang Kramer eine Stunde zuvor von uns festgenommen worden ist. Das ist doch die Erfahrung, die wir immer wieder machen. Die Händler oder Vermittler werden von ihrer Kundschaft gedeckt. So ist es, ja. Und da liegt ja auch eine der größten Schwierigkeiten bei unserer Arbeit. Nirgendwo sonst halten Händler und Verbraucher derart zusammen wie in dieser Branche. Und natürlich hat auch sie Stein und Bein geschworen, niemals von dem Kramer irgendein Rauschmittel bezogen zu haben. Sie kenne sowas überhaupt nicht. Und was meinen Sie, Frank? Ist dir das zu glauben? Nee, komm. Ja, vielleicht hat sie noch nicht allzu oft was genommen. Aber ich werde dem Kramer mal ihren Namen vorhalten. Du hast nichts? Margot, als ich noch vor seiner Wohnungstür stand, kam gerade die Kripo an. Die wollten da wohl eine Haussuchung machen. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Ich muss was haben. Lass uns bei der Stube vorbeifahren, da kriegen wir ja was. Trips habe ich nicht mehr. Damit sieht's heute auch schlecht aus. Du, bei Wolfi, da haben sie einen Karton mit 1700 Stück erwischt. Und Nachschub gibt's erst morgen. Aber Aha könnt ihr haben. Habe ich noch nie genommen. Ich habe auch gar keine Spritze. Ach, schießen kann ich euch doch den Stoff. Dann gib doch schon her. Der vorläufig festgenommene Wolfgang Kramer, 20 Jahre alt, bestreitet, jemals etwas mit dem Vertrieb von Rauschmitteln zu tun gehabt zu haben. Zu dem bei ihm vorgefundenen Karton mit 1700 zubereiteten LSD-Trips weiß er keine glaubwürdige Erklärung abzugeben. Er behauptet, dass häufig und kurzfristig Gäste bei ihm übernachten und wahrscheinlich einer von diesen den in Frage stehenden Karton ohne sein, Kramers, Wissen hinterlassen habe. Ja. Ähnliches sagt er zu 2 Injektionsbestecken, 7 Ampullen Morphium und einer ebenfalls bei ihm vorgefundenen Goldwaage, die aus einem der sich wiederum häufenden Apothekeneinbrüche stammen dürfte. Gut, weiter. Kramer bestreitet ebenfalls mit Apothekeneinbrüchen irgendwie zu tun zu haben. Punkt. Demgegenüber ist festzuhalten, dass sein Name von den kürzlich festgenommenen Tätern genannt worden ist. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Hey, Margot! Ich sehe unseren Mathelehrer als Affen auf dem Baum und da habe ich ihn schon lange hingewünscht. Fragt sich nur, wie wir ihn da oben festhalten können, Ulla. Ich mache mir um die Unterschrift von meinem Erzeuger gar keine Sorgen mehr. Er kann sie mir auch gar nicht geben. Ich gehe heute nicht mehr nach Hause. Ja, genau, Margot. Du kannst bei mir bleiben, solange du willst. Meine Eltern kommen vor der nächsten Woche nicht zurück. Lieber! Können wir nicht den Detlef herholen und den Rainer? Von mir aus? Du kommst alleine wieder? Ja, siehst du doch. Hast du wenigstens irgendwas gehört, wo sie stecken könnte? Nein, nichts. Ich bin von einem Klassenkameraden zum anderen gefahren. Jeder hat mir die Adresse vom Nächsten gegeben. Und genauso war es mit den drei Mädchen, die ich gesprochen habe. Sie ist doch noch nie weggeblieben. Mhm. Da muss was passiert sein. Wollen wir nicht doch zur Polizei gehen? Ach, was Polizei? Damit wir mit Margot ins Gerede kommen? Na, aber wieso denn ins Gerede? Nun stell dir mal vor, dann kommt vielleicht ihr Bild in die Zeitung. Nee, zur Polizei gehe ich nicht. Ich werde morgen gleich zur Schule gehen und mal hören, ob da was irgendwie vorgefallen ist. Morgen, Herr Kollege. Morgen, Kollege Frank. Was Neues? Ja, wir haben in der Nacht versucht, ein paar Leute zu erwischen, die uns als Hehler oder Mittäter zu Apothekeneinbrüchen genannt worden sind. Und? Ja, nicht viel rausgekommen. Ja, nun, richtige Namen erfahren wir in dieser Branche ja doch nur selten. Meistens bloß Spitznamen. Mickey, Lord, Masche, Benno, der Rote Franz und so weiter. Naja, zu diesen Namen erfährt man auch was, aber keine Adressen, wo diese Leute wohnen. Da steht heute wieder ein Artikel in der Zeitung. Was gedenkt die Kripo zu tun, um der steigenden Rauschmittelmissbrauchs Herr zu werden? Ja, und dabei vergisst man immer wieder, es gibt doch kein Ressort bei der Kriminalpolizei, in dem die Arbeit so angewachsen wäre wie beim Rauschgiftmissbrauch. Tja, wem sagen Sie das? Na und bitte, ist die Zahl unserer Kollegen ebenso angewachsen? Eben nicht. Na also. Aber der Personalmangel ist leider nicht das Einzige, was uns unsere Arbeit erschwert. Im gesamten Rauschmittelbereich hat sich ein Tätertyp entwickelt, den es in seiner Skrupellosigkeit kaum anderswo gibt. Eben. Jeder von uns ist doch in ständiger Gefahr. In den betreffenden Lokalen können wir uns doch kaum noch sehen lassen, sobald man uns dort kennt. Also ich brauche 200. Hast du die? Hab ich. Gut, dann rückst du raus. Doch nicht hier, Mann. Bist du betütert? Nicht denn gerade ein Bulle bei uns aufpflanzt? Na, das lass mal meine Sorge sein. Ich kenne die Brüder aus dem FF. Und außerdem werden sie uns sowieso leicht gemeldet von denen, die draußen auf dem Kudamm stehen, da vom Lokal, ne? Na gut. Was willst du zahlen für die 200? 600. Abzüglich eine Provision. Du bist behämmert, Junge. Die 200 nicht unter ein Tausender. Ach nee. Na gut. Aber mach mal so weiter. Bloß vergiss nicht, dir rechtzeitig einen hübschen Platz auszusuchen, wo du begraben sein willst. Frank? Ja? Ja, ich verstehe. Ja. Ah ja, gut. Ja, wenn Sie mir jetzt noch sagen wollen, mit wem ich spreche. Mhm. Ja, ja, sicher, aber dann kann ich doch Ihrer Meldung wohl kaum noch einen besonderen Wert beimessen. Ja, schon gut, danke. Immer das Gleiche. Da teilen Leute einem etwas mit, aber wer sie sind, das weigern sie sich zu sagen. Na, gehen wir der Sache doch mal nach. Da soll angeblich bei einer Margot Hempel, hier ist die Adresse, bei der soll angeblich Stoff in größerer Menge gelagert sein. Was sagst du? Die Wohnung durchsucht? Mit welchem Recht denn? Die Herren haben sich ausgewiesen als Kriminalbeamte, mit der Marke und so. Und sie haben auch den Durchsuchungsbefehl vorgewiesen. Ach, was heißt Durchsuchungsbefehl? Aus welchem Grund will ich wissen? Ja, sie hatten eine Anzeige bekommen, dass Anzeige? In uns... Ja, dass in unserer Wohnung Rauschgifte aufbewahrt werden sollten. Sag mal, weißt du überhaupt, was du da redest? Brüll doch nicht so, muss die ganze Nachbarschaft uns hören. Es kommt wahrscheinlich davon, dass du doch zur Polizei gegangen bist und hast Vermisstenanzeige erstattet. Ja, weil man mir in der Schule nichts sagen konnte. Jedenfalls nichts Erfreuliches. Aber was hat das damit zu tun, dass hier die Polizei unsere Wohnung durchsucht, wegen Rauschgift angeblich? Na ja, nur angeblich. Sie haben ja nichts gefunden. Jetzt mache ich mir nur Sorgen, dass die Margot womöglich wirklich mit solchen Kreisen was zu tun hat. Ach, mach doch nicht so einen Quatsch. Bei der Wohnungsdurchsuchung haben wir erfahren, dass das Mädchen als vermisst gemeldet ist. Naja, dass wir da nichts finden würden, das habe ich sofort gemerkt. Die Mutter ist keine Frau danach. Na schön, Kollege Frank. Aber Sie wissen, wie leicht ein Eindruck auch täuschen kann. Na, möchte nach Hause, Olaf. Ich weiß, ich kann nicht mehr. Mein Vater schlägt mich tot. Der wird sich hüten. Was willst du aber auch zu Hause, Margot? Ich gehe doch auch nicht mehr. Kennst du den Horst? Meinst du den langen Blonden? Ja. Was ist denn mit dem? Er hat uns eingeladen, dass wir bei ihm wohnen können. Da wäre genug Platz für uns. Soll eine große Wohnung sein, so eine Art Kommune. Außer ihm sind da noch 5 Männer. Ah, die wollen uns dann alle vernaschen, ja? Weiß ich nicht. Das interessiert die doch kaum noch, weißt du doch. Auf alle Fälle haben die genug Stoff. Können wir es nicht mal ansehen? Nur meinetwegen. So, hier könnt ihr schlafen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Tür abschließen. Aber üblich ist es bei uns nicht. Wir wollen ja gar nicht von euch. Hauptsache, ihr wascht uns mal ein Hemd oder sowas. Nacht. Denen scheint tatsächlich eine zu fehlen, die ihnen mal ein Hemd wäscht. So wie der Horst aussieht. Was ist los, Margot? Was hast du? Oh, mir ist so schlecht. Mach doch mal ein Fenster auf. Mir ist so schlecht, Ola. Oh, und hier stinkt so fürchterlich. Oh, mein Gott, dass ich nicht mehr nach Hause kann. Ich will raus. Ich will weg. Weg! Was ist denn los, Mädchen? Warum hast du nicht gesagt, dass du was brauchst? Na, warte, ich hol dir was. Hast du gehört, was mit Colli ist? Kolinski meinst du? Ja. Was ist mit ihm? Tot. Was? Ja, ja, du hast richtig gehört. Nee. Erschossen. Nicht du. Der war bei Watze gegangen, weil er von denen noch Geld zu kriegen hatte aus dem letzten Bruck. Hm. Und da soll er mit einer Pistole gespielt haben. Und da ist dann plötzlich ein Schuss losgegangen und Colli lag da. Mensch. Und das war einer von unseren besten Lieferanten? Na eben. Tanzen muss ich dir wohl erst noch beibringen. Dafür hältst du einen aber schön fest im Arm. Na, fein, dass es dir wieder besser geht, Margot. Ja, mit dir macht's Spaß, Horst. Du musst mir immer sagen, wenn du was brauchst. Und wenn du nicht da bist? Na, ich zeig dir, wo du was findest. Schlimme Nachricht, Herr Kollege. Der Willi Kolinski, das ist einer von denen, die wir nach den letzten Apothekeneinbrüchen gefasst haben und der dann Haftverschonung gekriegt hat. Ja, nachdem er auch vollgeständig war, ich weiß. Ja, der ist in der Wohnung von dem Karl Kamens, auch einer aus dem Kreis, erschossen worden. Ach. Erschossen jedenfalls, angeblich soll es ein Unglücksfall gewesen sein. Die Mordkommission ist noch bei den Ermittlungen. Es sollte mich nicht wundern, wenn dieser Unglücksfall nicht ganz zufällig passiert wäre. Kolinski hat uns bestimmt mehr erzählt, als den anderen recht war. Also ich möchte aussteigen. Ist mir so geht wie Colli. Mach doch keinen Käse, Mann. Ach, jetzt kommt doch keiner von uns da mehr raus. Ja. Noch ein halbes Jahr durchhalten. Dann zieh ich um nach den Kanarischen Inseln oder so. Hm. Jedenfalls heig denn hier noch zusammen. Du hast einen Fehler gemacht. Du nimmst auch von der Zeug. Ach, na ja. Und da kriegst du dann so eine Anwandlung. Bei dem Tod des Kolinski scheint es sich tatsächlich um einen Unglücksfall zu handeln. Unmöglich wär's ja. War der Mann nicht selber Verbraucher? Ja, kräftig sogar. Naja, nicht alle, die skrupellos mit Rauschgiften handeln, sind selber auch süchtig. Dann könnte man sie einfach als Kranke bezeichnen, die sich auf kriminellem Weg verschaffen, was sie brauchen. Aber die nur ans Geschäft dabei denken, die sind die Verbrecherischsten. Natürlich. Weil sie eben die Not der Abhängigen kalt ausnützen. Und diese Not kennen sie ja aus eigener Anschauung. Und wer einmal mit angesehen hat, wie ein Süchtiger allmählich, aber mit tödlicher Sicherheit zugrunde geht, der könnte doch die Drogen nur hassen. Ich habe gestern wieder einen erlebt, der bei uns eingeliefert worden ist. Mitten in der Vernehmung hatte er plötzlich den Affen im Nacken, wie wir sagen. Er hatte keinen Stoff und brach deshalb in sich zusammen, krümmte sich vor Schmerzen, fing an zu schreien und wurde dann stumm und war zum Schluss überhaupt nicht mehr ansprechbar. Tja. Bis der Gerichtsarzt ihm eine Spritze gab. Eines Tages wird der Mann sich selber eine Last sein. Irre vielleicht. Ein Wrack. Ja, Mama? Mama, ich bin's, Mama. Nein, nein, ich kann dir nicht sagen, wo ich bin. Ich möchte gern nach Hause. Aber ich kann nicht mehr. Du fängst schon wieder an, mir Vorwürfe zu machen. Ihr könnt beide nichts anderes, als immer mit einem zu schimpfen. Doch, du genauso wie Papa. Manchmal hasse ich euch. Ich liebe euch doch. Alle Eltern sind nicht so. Ihr seid gemein. Nur gemein. Ich halte nicht mehr aus. Was habt ihr aus mir gemacht? Mama! Ja, Frau Hempel, Sie hätten nicht auflegen dürfen. Dann hätte die Möglichkeit bestanden, festzustellen, woher Ihre Tochter Sie angerufen hat. Nein, jetzt geht das leider nicht mehr. Ja, nun beruhigen Sie sich mal erst. Wir werden einen Hinweis an unsere Streifen durchgeben. Komm doch erst mal weg hier, Margot. Du hockst hier schon viel zu lange vor der Zelle. Inzwischen haben die vielleicht schon raus, wo du angerufen hast. Ich brauch was, Ulla. Ich kann nicht mehr. Lass uns zur Stube gehen, da kriege ich sicher was. Hören Sie, wir müssen versuchen, Kollegen von anderen Dienststellen zu bekommen, die in den einschlägigen Lokalen noch nicht bekannt sind. Tja, das hat nur den Nachteil, dass diese Kollegen mit der Materie nicht sehr vertraut sind. Ja, schon, aber wenn mit Rauschgift gehandelt wird, das merken Sie auch. Mir kommt es nämlich darauf an, Händler und Hehler zu fassen, die uns nach den letzten Apothekeneinbrüchen namhaft gemacht worden sind, zum Beispiel den Jürgen Vormhoff und den Klaus Schumer. Beide sind 23, beide waren bei uns schon angefallen, also können wir den fremden Kollegen Lichtbilder in die Hand geben. Na, für dich habe ich doch immer was, Margot. Hier, aber das reicht für zweimal, ja? Teilt dir ein, du. Kannst du mir das nicht gleich schießen, Jürgen? Ach, kann ich doch nicht, Liebling. Hier im Vorraum geht's doch nicht. Und auf die Damentoilette, da kann ich nicht mit. Na, und du hast wieder bei der Herren nichts zu suchen. Das kannst du doch selber. Ich habe doch kein Besteck mit. Ach, na, nimm meins. Gib's mir oben aber wieder, weißt du? Aber vorsichtig, falls gerade Bullen in der Nähe sind. Tag, Jürgen. Tag, Klaus. Du hast mir gerade noch gefehlt, du. Wie viel brauchst du? Also viel du hast. Morgen um 3 auf dem Mittelstreifen. Ist gut. Ich komme mit meinem roten Kadett. Hast du noch deinen blauen Taunus? Ja, Mensch, red doch nicht so laut hier. Also dann steh um 3 da und du parkst neben mir, wenn du kommst. Ja. Ich mach das schon, dass die Lücke da frei bleibt. Gut. Wir können einfach von Wagen zu Wagen arbeiten. Durch gut. Die Fenster. Ja. Das geht schnell und fällt nicht weiter auf. Okay? Ja, okay. Natürlich dürfen wir da jetzt nicht gleich zupacken, meine Herren Kollegen. Das machen wir besser morgen, wenn die beiden Pkw zusammentreffen. Dann haben wir doch gleich die besten Beweismittel in der Hand. Hier, Jürgen, nimm deine Pike. Danke, ist gut. Ich wollte schon weg sein. Mach's gut, Margot. Du, Ulla? Ja, Margot? Jetzt hätte ich den Mumm, zu meinen Eltern zu gehen. Ach, du bist verrückt. Vielleicht. Kommst du mit? Aber Menschenskind, die lassen dich doch gleich kassieren. Wir brauchen ja nicht reinzugehen. Ich jedenfalls nicht. Du könntest ja meine Mama rausrufen. Machst du mit? Na, allein lasse ich dich jedenfalls nicht. So, meine Herren, ich glaube, es ist soweit, wenn wir die beiden treffen wollen. Wir fahren mit 2 Wagen und verständigen uns jeweils. Achtung, Achtung, Cäsar 24, bitte kommen. Ja, hier Cäsar 24, wir hören. Wir haben von den beiden Pkw noch nichts entdeckt. Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir haben mehrmals die Treffstelle umfahren, aber noch nichts entdeckt. Melden Sie sofort, wenn Sie auch nur einen der beiden sichten. Wir tun das Gleiche. Ende. Verstanden, Ende. Da drüben ist das Haus, Ulla. Im 1. Stock wohnen wir. Ich meine Eltern. Gehst du mal rauf? Oh, bleib mal stehen, Ulla! Um Himmels Willen, Margot! Oh. Margot, was hast du? Margot! Cäsar 24 und Cäsar 30. Ja, hier Cäsar 30. Eben halten beide Pkw auf dem Mittelstreifen in wechselseitiger Fahrtrichtung, sodass beide Fahrerseiten nebeneinander stehen. Sofort auf der linken Fahrbahn heran und vor beide Wagen querstellen. Wir machen das gleiche von der rechten Fahrbahn her. Ende. Verstanden, Ende. So ein Mist! Jetzt sitzen wir in der Falle! Meine Herren, Kriminalpolizei, keinerlei Umstände, es wäre sinnlos. Aussteigen bitte. Und die Hände auf das Wagendach gelegt. Das war ein Ding heute wie aus dem Bilderbuch. Die beiden waren so perplex, dass sie überhaupt nicht an Widerstand gedacht haben. Was der Jürgen vom Hoff an Rauschmitteln im Wagen hatte, reicht für ein paar Hundertsüchtige. Beide sind angesichts der Situation geständig, aber trotz aller Erfolge bleibt das Problem erschreckend bestehen. Hier wird die Hilfe aller gebraucht. Zur gleichen Stunde, da wir die beiden skrupellosen Händler fassen konnten, hat sich in einem anderen Viertel unserer Stadt eine Tragödie abgespielt. Margot sagt plötzlich kein Wort mehr, wird ganz weiß im Gesicht und bricht auf dem Pflaster zusammen. Nur noch ein kleines Stück bis zu ihren Eltern. Sie hatte sich am Tag vorher in dem Lokal die Stube eine Injektion gegeben. Das war wohl schon ein bisschen zu viel. Und heute noch mal zu Hause. Dadurch ist sie wohl überhaupt auf die Idee gekommen, plötzlich zu ihrer Mutter zu fahren. Aber es war schon zu spät. Im Krankenhaus hat man mir gesagt, dass Margot schon bei der Einlieferung tot war. Tja, und dieses zu spät gilt für sehr, sehr viele, die heute noch gar nicht daran denken. Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Helmut Jantke, Schnitt Brigitte Schwenke, Aufnahmeleitung Dagmar Geschke und Regie Werner Oehlschläger. Sie hörten zwei Folgen der RIAS-Reihe Es geschah in Berlin. Die Folgen 481 und 482 gehörten zu den letzten Geschichten von Werner Brink, die der Sender produzierte. 1972, nach der 499. Folge, wurde die Serie eingestellt.